Kapitel 18. Zwangsarbeiter in den Lüften. Ich muss zugeben, ich liebe die Flieger. Wenn ich höre, dass man einen Flieger beleidigt hat, tut mir direkt das Herz weh. Stalin, Pravda, 25. Januar 1938, 1. Mit Filmen, Broschüren, strahlenden Gesichtern in den Zeitungen hat man uns an den Gedanken gewöhnt, dass in den 30er Jahren unsere Jugend die Fliegerschulen überschwemmte, dass die Aufnahmekommissionen sich des Andrangs der Bewerber kaum erwehren konnten. So war es auch. Anfangs. Dann ließ der Zustrom der Interessenten jedoch nach. Schließlich versiegte er. Und es kam zu der Situation, dass man einerseits immer mehr Volk in den Fliegerschulen haben wollte, während andererseits die Bewerber ausblieben. Was war zu tun? Und ein weiteres Problem trat hinzu, die Produktivität der Fliegerschulen wuchs. 1940 wurden genauso viele Piloten entlassen wie in allen vorangegangenen Jahren insgesamt, 1941 aber sollten noch mehr Flugschüler ihre Ausbildung abschließen als in allen Vorjahren zusammen, einschließlich des Rekordjahres 1940. Ein Pilot ist Offizier. Überlegen wir nur, wie viele Wohnungen gebaut werden müssen, um allein die Absolventen der Fliegerschulen von 1940 unterzubringen. Und wie viele werden erst noch für die Absolventen von 1941 gebraucht? Ein Pilot ist ein Offizier, aber von der Kategorie, die doppelt so viel Sold wie der Waffenbruder von der Infanterie gleichen Alters und Dienstgrades erhält. Wie viel Geld wird demnach für den Unterhalt der fertigen Piloten von 1940-41 gebraucht? Dasselbe betrifft die Offiziersuniformen. Ein Fliegeroffizier wird traditionsgemäß besser eingekleidet als sein 214 Waffenbruder von der Infanterie. Der Infanterieoffizier jener Tage trug den geknöpften Kragen, der Flieger dagegen einen Schlips. An was für einen Schlipsvorrat denken Sie? Wo ist die salomonische Lösung, die mit einem Schlag einen Ausweg aus allen diesen Problemen weist? Genosse Stalin fand ein salomonisches Urteil für jedes Problem. Und fand er es einmal nicht zugleich, dann hatte er Ratgeber, die es ihm suggerierten. Die Lösung schlug am 7. Dezember 1940 der Chef der Führung der Luftstreitkräfte, Generalleutnant der Flieger Pawel Rychago, vor, alle Absolventen der Lehranstalten und Schulen für die Ausbildung der Flieger nicht zu Offizieren zu ernennen. Demzufolge brauchte man keine Wohnungen für die neuen Piloten zu bauen, sie bekamen keinen besseren Sold, und der Anlass entfiel, sie in eine schmucke Uniform zu stecken. Es gibt Ausnahmen in einigen Ländern, ein Militärpilot kann auch ein Sergeant sein. Aber das gilt für jene Fälle, in denen die materielle Lage und der gesellschaftliche Status des Sergeanten dem des Offiziers näher steht als den Mannschaftsdienstgraden. Bei uns aber ist ein Sergeant im Grundwehrdienst ein Rekrut ohne Rechte. Er schläft in der Kaserne zusammen mit den einfachen Soldaten, erhält dieselbe Verpflegung, trägt dieselben Segeltuchstiefel. Der Sergeant bekommt denselben Ausgang wie der einfache Soldat, ein paar Stunden ein- oder zweimal im Monat, der Ausgang kann auch entfallen. Es ist sinnlos zu erzählen, was eine sowjetische Kaserne bedeutet. Das Leben in einer sowjetischen Kaserne muss man selbst kennengelernt haben. Meine eigene Erfahrung in mustergültigen Vorzeigekasernen umfasst 10 Jahre von Juli 1958 bis Juli 1968. Eine Musterkaserne, das bedeutet einen Schlafraum für 200 bis 300 Mann, mit Betten in gerader Linie auf spiegelndem Boden aufgereiht, mit Aufstehen und Niederlegen in 30 Sekunden. Das bedeutet einen Kompaniefeldwebel, der die ganzen 10 Jahre lang pausenlos brüllt, die Kompaniefeldwebel wechselten, aber das Brüllen riss kein einziges Mal ab. Eine sowjetische Kaserne, das beinhaltet so fantastische Dinge, dass für ihre Beschreibung ein einziges Buch nicht ausreicht. Man kann leben in der Kaserne, denn 215 auf jeden Soldaten wartet die Entlassung, sein Abgang. Der Abgang ist unausbleiblich, so gewiss wie der Zusammenbruch des Kapitalismus, schrieben unsere Soldaten an die Wände. Noch leichter hat es ein Offiziersschüler in der Kaserne, denn auf ihn wartet die Beförderung zum Offizier, und zum Offiziersdienstgrad kommt dann noch allerlei hinzu. Der Chef der Führung der Luftstreitkräfte, Generalleutnant der Flieger Pawel Rychago, hat am eigenen Leib die sowjetische Kaserne erlebt. Er absolvierte die Fliegerschule im Jahre 1931-1940. Ist der Generalleutnant der Flieger Rychago 29 Jahre alt. In seinen Ohren ist das Brüllen des Kompaniefeldwebels vermutlich noch nicht ganz verklungen. Und dennoch schlägt er Stalin vor, die Absolventen der Fliegerschulen und technischen Lehranstalten nicht zu Offizieren zu befördern, sondern nach Abschluss ihrer Ausbildung zu Sergeanten zu machen und in den Kasernen zu belassen. Wer nicht in einer Musterkaserne gelebt hat, kann das ganze Ausmaß dieser Brutalität nicht ermessen. Ein Offiziersschüler hält nur deshalb bis zum Abschluss durch, weil er das Licht am Ende des Tunnels sieht. Ein sowjetischer Offiziersschüler orientiert sich am Abschluss wie der Esel an der Möhre, die man ihm als Köder am Strick vor die Nase hält. Und am Ende wird die Möhre auch tatsächlich an ihn verfüttert. Doch die Offiziersschule zu absolvieren und die Möhre nicht zu bekommen. Für diejenigen, die 1940 in die Ausbildungsstätten aufgenommen wurden, war dies nicht ganz so bitter, sie wurden nach den Kurzprogrammen ausgebildet, und man hatte ihnen von Anfang an keine Versprechungen gemacht. Aber 1940 hatten viele tausende Flugschüler ihre Ausbildung nach den alten dreijährigen Lehrgängen absolviert, und nun, unmittelbar vor dem Abschluss, der jedem Flugschüler jede Nacht verlockend im Traum erschienen war, erfahren sie die Überraschung, die ihnen Stalin und Rutschago bereitet haben: zu Offizieren werden sie nicht ernannt. Da konnte man wirklich nur noch aufschreien: jetzt haben wir die Bescherung. Voller Enthusiasmus waren sie auf die 216 Offiziersschule gegangen, hatten der Heimat ihre Jugend im Austausch für die Leutnantspickel hingegeben, und jetzt erklärte irgendein schnauzbärtiger Heine bei der Entlassung: aus den Pickeln wird nichts. In den Memoiren sowjetischer Flieger stoßen wir häufig auf diese Situation. Die junge Verstärkung war eingetroffen. Piloten, die die normalen Fliegerlehranstalten mit dreijähriger Ausbildung absolviert hatten, aber beim Abgang nur den Dienstgrad von Sergeanten bekamen. Generalleutnant der Flieger L.W. Scholdujew, die stählerne Staffel. Moskau 1972, S41, Generalmajor der Flieger Viakus Nameezo befand sich sogar selbst unter denen, die die Offiziersschulen als Sergeanten verlassen hatten. Zu Beginn des Krieges kam er in ein Regiment, das im Hinterland aufgestellt wurde, und dort trafen Piloten, die früher als Leutnants abgegangen waren, mit anderen zusammen, die man kurz darauf als Sergeanten hatte gehen lassen. In der riesigen Kaserne ist es ungemütlich. Die Metallbetten der Soldaten stehen in zwei Stockwerken übereinander. In der Kaserne ist es eng. Die Sergeanten schauen bewundernd und mit unverhohlenem Neid auf die kirschroten Pickel und die schmucke, gut sitzende Uniform. Und dann das Antreten. Regimentskommandeur Nikolajew und Kommissar Schwedau kommen heran. Der Oberst ging ein paar Schritte, blieb stehen, blickte verwundert auf die angetretene Truppe, dann auf Schwedau, zeigte mit der Hand in unsere Richtung und fragte: wer ist das? Schwedau gab irgendeine Antwort. Nikolajew machte schweigend kehrt und schritt zum Stab. Der Kommissar folgte ihm. Küken, drang es schon aus der Ferne bis zu uns. Dann kommt der Kommissar zurück, der Regimentskommandeur ist unzufrieden mit dem Ausrichten und dem äußeren Eindruck. Irgendwie kümmerlich seht ihr aus. Silberne Schwingen. Moskau 1972, S3-6, diese Piloten sind ganz offensichtlich keine Falken. Es sind schlecht gefütterte Hähnchen aus dem Brutkasten. 217 Zweiter. Wenn man die Dinge beim rechten Namen nennt, dann haben sich Stalin und Rutschago im Hinblick auf diese vielen tausend jungen Piloten wie miese Falschspieler verhalten, sie hatten den Anfängern die Spielregeln erklärt, eine ganze Weile gespielt, und dann am Ende des Spiels erklärt, dass sich die Regeln geändert hätten. Aber lassen wir die Frage der Moral beiseite. Es geht um ein juristisches Problem: mit welcher Begründung konnte man die Piloten als Sergeanten in der Roten Armee festhalten? Die Absolventen der Jahre 1940-41 waren in den Jahren 1937-38 freiwillig in die Lehranstalten und Schulen für das fliegende Personal gekommen, als es noch keine allgemeine Wehrpflicht gab. Bis September 1939 hatte man zum Heer, zu den Fliegerkräften und in die Seekriegsflotte nur einige einberufen. Die Dienstzeit bei den Fliegerkräften betrug 2 Jahre. In den Jahren 1937-38 hatten die jungen Burschen freiwillig anstelle der 2 Jahre regulärer Soldatenzeit ohne weitere Verpflichtung die dreijährige Zwangsarbeit als Offiziersschüler gewählt. Am 1. September 1939 war die allgemeine Wehrpflicht eingeführt und die Dienstzeit erhöht worden, so dass man bei den Fliegerkräften 3 anstelle der bisherigen 2 Jahre dienen musste. Die Offiziersschülerjahre wurden als reguläre Militärdienstzeit angerechnet. Man konnte die Absolventen entweder zu Offizieren befördern und bei den Fliegerkräften bis zur Pensionierung behalten oder sie nach Hause entlassen, 3 Jahre Kaserne hatten sie abgeleistet. Mehr gab das Gesetz nicht her. Es ließ sich keine Begründung ausdenken, der zufolge sie bei der Militärfliegerei festgehalten werden konnten, und noch dazu im Kasernendienst, das heißt als Zwangsarbeiter im Käfig. Aber Rutschago fand eine Lösung, und Stalin billigte sie. Man beschloss ein neues Gesetz. Die Dienstpflicht bei den Fliegerkräften wurde auf 4 Jahre heraufgesetzt. Der oberste Sowjet gab sein einstimmiges Placet, und sämtliche Probleme waren beseitigt. Die Dienstzeit bei den Fliegerkräften beträgt 4 Jahre, ihr aber habt erst 3 davon abgeleistet. Bleibt noch 1 Jahr, liebe Genossen. 218 noch 1 Jahr. Und dann? Dritter über den Krieg sind ganze Berge von Monographien und Dissertationen geschrieben worden, aber in keiner finden wir die Antwort auf die Frage nach Stalins Plänen für die Scharen von Piloten nach Ablauf dieses Jahres. Diese Frage ist nicht nur unbeantwortet geblieben, sie wurde noch nicht einmal von irgendjemandem gestellt. Und doch ist es eine interessante Frage. Durch einen gesetzgeberischen Trick wurden Tausende von Piloten zu weiterem Kasernendasein bis zum Herbst 1941 verurteilt. 1941 erfolgte Hitlers Angriff, der damit diese Frage vom Tisch fegte. Aber mit einem Angriff Hitlers hatte Stalin nicht gerechnet, und er glaubte auch nicht daran. Was beabsichtigte also Stalin mit diesen Scharen von Fliegern nach dem Herbst 1941 zu tun? Zu Offizieren konnten sie nicht befördert werden. Stalin hatte auch ohne sie bereits 600.000 Offiziere, den NKWD, nicht mitgerechnet. Außerdem bereiteten sich in den militärischen Ausbildungsstätten und verschiedenen Offizierslehrgängen im Jahre 1941-233.000 neue Offiziere in der Hauptsache für die Infanterie, die Artillerie und die Panzertruppen auf den Abschluss vor. Wenn man jetzt auch noch die Piloten zu Offizieren ernannte, dann würde Stalin einschließlich des NKWD über 1 Million Offiziere verfügen. Stalin würde fast ebenso viele Offiziere haben wie Zar Nikolaus an Soldaten. Das wäre der Ruin. Die Beförderung der Absolventen aus den Lehranstalten und Schulen für Piloten zu Offizieren war also schon aus wirtschaftlichen Erwägungen unmöglich. Und Stalin beabsichtigte dies auch nicht, wir finden keine Hinweise darauf, dass der Bau von Wohnungen für diese Massen von Piloten geplant war oder gar schon begonnen hatte, wir finden keine Spuren von Anordnungen über eine Massenherstellung von Offiziersuniformen für diese astronomische Zahl von Piloten. Wir finden im Budget keinen Ansatz für die Milliarden, die den Absolventen der Fliegerschulen im Falle ihrer Beförderung zu Offizieren hätten gezahlt werden müssen. Was also sollte im Herbst 1941 mit ihnen geschehen? Entlassung 219 nach Hause. Das wäre den Staat teuer zu stehen gekommen, 3 Jahre Ausbildung, in die man Milliarden investiert hatte, Millionen Tonnen an verbranntem erstklassigem Treibstoff, die nicht geringe Zahl an Flugzeugen mit Flugschülern und Instrukteuren, die dabei verloren gegangen waren. Und jetzt sollte dies alles aufgegeben werden. In wenigen Monaten würden die Flieger ihre erworbenen Fertigkeiten verlieren, und alle Mühen wären vergeblich gewesen. Konnte man vielleicht noch ein Gesetz erlassen und sie ein 5., 6. oder 7. Jahr in den Kasernen festhalten, wie Galeerensklaven an die Ruder, das heißt an die Flugzeuge, angekettet? Eine gute Variante, doch sie hätte nicht funktioniert. Ein Pilot muss ständig fliegen. Überschlagen wir in Gedanken, wie viele Schulmaschinen für diese Unmenge an Piloten erforderlich sind, wie viele Instrukteure, wie viel Treibstoff in jedem Jahr verbraucht werden würde. Stalin blieb nur der eine Ausweg, den Krieg vor dem Herbst 1941 zu beginnen. Stalins Plan war einfach, mochten sie ruhig den Krieg als Sergeanten beginnen, einige würden überleben, und die würden dann zu Offizieren befördert, sie würden Fliegergenerale und Marschälle werden. Die meisten freilich würden als Sergeanten fallen. Für einen gefallenen Sergeanten brauchte man der Familie nichts zu zahlen. Und Sparsamkeit war geboten. Eine Pilotenausbildung in diesem Umfang bedeutet Mobilmachung. Totale Mobilmachung. Hat die Mobilmachung erst eingesetzt, landen wir entweder beim wirtschaftlichen Ruin oder im Krieg. Stalin begriff das besser als alle anderen. Ein wirtschaftlicher Zusammenbruch war von ihm nicht vorgesehen. Vierter, betrachten wir jetzt die Situation mit den Augen eines jungen Mannes, der im Herbst 1940 von der Fliegerschule als Sergeant abgeht. Er hat weder Urlaub noch Geld bekommen, trägt weiter die Soldatenuniform, lebt in der Kaserne, schläft auf dem Soldatenbett, erhält Soldatenverpflegung, trägt Stiefel aus Segeltuch. Die Leder 220 Stiefel sind befehlsgemäß aus den Lagern in Waggons verladen worden, damit sie an die Westgrenze verfrachtet und dort auf den blanken Boden gekippt werden können. Unser Sergeant lässt den Kopf nicht hängen. Er kann auch in Segeltuchstiefeln fliegen. Etwas anderes beunruhigt ihn, er hatte sich einen Lebensberuf ausgewählt, er hatte beschlossen, Fliegeroffizier zu werden, er hatte 3 Jahre in der Fliegerschule abgesessen, dann war das zusätzliche Jahr eingeführt worden, im Herbst 1941 wird er damit fertig sein, aber was kommt danach? Die Freunde aus der Schulzeit haben in diesen 4 Jahren einen Beruf gefunden, sie stehen jetzt auf eigenen Füßen. Der eine arbeitet als Ermittlungsführer beim NKWD und bearbeitet mit der Feile die Zähne der Feinde des Volkes, ein anderer ist Ingenieur in der Panzerfabrik, aber er selbst hat das Nachsehen. 3 Jahre hat er studiert, 1 Jahr muss er noch dienen, dann steht er mit bloßen Händen da. Weshalb ist er geflogen? Weshalb hat er sein Leben riskiert? Weshalb hat er nächtelang Formeln gebüffelt? Sein Leben hatte er der Fliegerei widmen wollen, ach wie gut wäre es gewesen, hätte man ihn damals, 1937, abgelehnt, aber man hatte ihn aufgenommen, 4 Jahre wird er heruntergerissen haben, und dann, im Herbst 1941, wird er aus der Fliegerei und der Roten Armee hinausgeworfen? Wer hat schon Verwendung für seinen Beruf als Bombenflieger? Die Zivilluftfahrt vielleicht. Die wissen noch nicht einmal, wohin mit den eigenen Leuten. Überlegen wir nun, ob dieser Fliegerschulabsolvent als Sergeant seinem jüngeren Bruder zum Fliegerberuf raten wird. Auch ohne Ratschläge ist alles klar, es lohnt sich nicht, auf die Fliegerschule zu gehen, diese Lehranstalten bringen dir überhaupt nichts, du fliegst und fliegst, und was am Ende herauskommt, ist einfach nicht zu fassen. Welcher Idiot wird nach alledem noch auf die Fliegerschule gehen? Wer will schon eine Offiziersschule besuchen und dennoch Soldat bleiben? Wer will schon studieren und am Ende vor völliger Ungewissheit stehen? Doch Stalin und Rutschago gehen noch weiter. Nicht nur der Flugzeugführer ist jetzt Sergeant, auch sein Rottenführer ist Sergeant, der Schwarm- bzw. Kettenführer ist 221 Sergeant, der Stellvertreter des Staffelchefs ist Sergeant. Man hatte so viele Fliegerstaffeln und Geschwader aufgestellt, dass das Land Offiziersprivilegien nur vom Staffelführer aufwärts vergeben konnte. Alle Flugzeugführer, die Ketten- und Schwarmführer und selbst die Stellvertreter der Staffelchefs aber waren vom Frühjahr 1941 an zum Kasernenleben verurteilt. Dem Gebrüll des Kampaniefeldwebels ausgeliefert. Wer würde wohl nach alledem freiwillig auf eine Fliegerschule gehen? Wen verlangt es nach solcher Romantik? Genosse Stalin und Genosse Rutschago hatten auch dies im Voraus bedacht. Und deshalb hatte der Befehl vom 7. Dezember 1940 nicht nur den Abgang der Fliegerschulabsolventen als Sergeanten bestimmt, sondern auch das Abrücken vom Prinzip der Freiwilligkeit bei der Auffüllung der Fliegerschulen. So etwas hatte es in der Geschichte der Fliegerei weltweit noch nicht gegeben. Und ich hoffe, dass es sich auch nicht wiederholt. Am 7. Dezember 1940 war in der Sowjetunion das Prinzip der Zwangsrekrutierung für die Fliegerschulen eingeführt worden. Das bedeutet Krieg. Kein anderes Land der Welt hat sich jemals zu solch einem Schritt entschlossen, auch nicht im Krieg. Überall fliegen die Menschen auf der Basis der Freiwilligkeit. Die Hinführung des Prinzips der Zwangsrekrutierung für die Fliegerschulen bedeutete nicht nur einfach den Krieg, sondern den totalen Krieg und einen Angriffskrieg. Wird ein Mensch in einem Verteidigungskrieg gezwungen zu fliegen, dann nimmt das kein gutes Ende, denn in der Luft ist er frei wie ein Vogel, er wird zum Gegner fliegen, und in der Gefangenschaft wird ihn niemand zwingen zu fliegen. Piloten wider Willen kann man nur in einem siegreichen Angriffskrieg verwenden, nach einem Überraschungsschlag gegen die feindlichen Flugplätze, wenn unsere Panzerkeile sich in die feindliche Erde hineinfressen. In dieser Situation hat es für den unfreiwilligen Flieger keinen Sinn zu fliehen, nach wenigen Tagen 222 gerät er ohnehin in die Fänge des NKWD. Hier ist die Frage angebracht, ob man einem Flieger wider Willen überhaupt das Fliegen beibringen kann. Kann man ihn den Kunstflug mit höchstem Schwierigkeitsgrad lehren und noch dazu in den 3 bis 4 Monaten, die Stalin und Rutschago im Dezember 1940 als Ausbildungszeit festgesetzt hatten? Es ist nicht möglich. Aber den Kunstflug mit höchstem Schwierigkeitsgrad brauchten sie auch nicht zu beherrschen. Man bildete sie schließlich nicht für einen Verteidigungskrieg aus. Sie wurden nicht ausgebildet, um einen Angriff abzuwehren und Luftkämpfe zu führen. Sie wurden für den Iwanow geschult, der speziell für diesen Fall entwickelt worden war. Sie waren ausgebildet für folgende Situation: Start im Morgengrauen, Flug im geschlossenen Pulk hinter dem Führer, Abwurf der Bomben auf sein Kommando über den schlafenden Flugplätzen, ungestörtes Wenden und Rückkehr. Das konnte man in 3 bis 4 Monaten selbst einem Piloten wider Willen beibringen, und das umso mehr, als der Iwanow, die Su-2, gerade für Piloten dieser Art auch vorgesehen war. Wenn aber der eine oder andere bei der Landung einen Baum rammte, war es auch kein großer Verlust. Fliegersergeanten hatte Genosse Stalin reichlich. Und die sowjetische Industrie war darauf vorbereitet, Iwanow-Maschinen reichlich zu produzieren. Also hatte man beschlossen, dass es auch ohne Kunstflug und ohne Luftkämpfe funktionieren würde. Damals kam auch der Leitspruch von Generalleutnant der Flieger Pawel Rutschago auf, mit dem er in die Geschichte eingehen sollte: Wir werden keine Figuren fliegen.